das Leben, das wir kennen. Wir wissen nicht, wo sich die Probe gerade befindet. Wir wissen nicht, was es ist. Wenn das hier jemals auf die Erde gelangt, riskieren wir das gesamte menschliche Leben. Niemandsland. Niemandsland. Maravilloso. Maravilloso. Niemandsland. Niemandsland. Maravilloso. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Hallo, hier ist wieder Niemandsland. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Guten Morgen also für die einen, guten Tag für die anderen und allen, die uns nachts hören, rufe ich eine gute Nacht zu. Hier ist Niemandsland. Hier beginnen 2 Stunden totales Radio mit Musik, Informationen, Nachrichten, Interviews und Kommentaren. Von 10 bis 12 Uhr wollen wir wieder einmal versuchen, Sie zu informieren, Sie zu unterhalten, Sie zu verblüffen und zu belehren, zu erheitern und zu bestürzen, zu beruhigen und zu besänftigen, zu erfreuen und wütend zu machen. Wir wollen Sie zuversichtlich stimmen und auch optimistisch machen. Trotz alledem, trotz des kriminalkapitalen Irrenhauses Welt, in das wir alle so absurd verdammt sind zu leben und aus dem wir uns befreien werden, so oder so. Es ist Samstag, der 22. April 2017. Es ist der Tag vor San Jordi. Ein magischer Tag hier im Zentrum Kataloniens, hier in Barcelona und in ganz Katalonien und mittlerweile auch in der ganzen Welt. Blumen und Bücher gibt's heute, beziehungsweise morgen, aber die Straßen sind schon voll mit fliegenden Händlern, die einem Rosen verkaufen und die Buchläden haben auch schon ihre Tische auf die Straße gestellt. Übrigens sonniges Wetter hier im Zentrum von Barcelona. Gefühlte 19 bis 20 Grad, blauer Himmel und wunderschöne Stimmung. Hallo. San Jordi ist die Diada de San Jordi, das ist katalanisch und heißt Feiertag des heiligen Georg. Es ist ein Festtag, wie gesagt, morgen, der in Katalonien zu Ehren seines Schutzpatrons, des heiligen Georgs, immer am 23. April begangen wird. Das Besondere dieses Georgstages, verglichen mit den Feiern zu Ehren des Heiligen in anderen Ländern, ist, dass er seit 1931 mit dem damals frisch etablierten Welttag des Buches fusioniert wurde. Alle Männer sind morgen aufgerufen, der Dame ihres Herzens eine rote Rose zu schenken, während die Frauen aufgerufen sind, dem Angebeteten ein Buch zu schenken. Dieser Brauch erfreut sich großer Beliebtheit. So sind zu San Jordi viele Straßen Barcelonas, insbesondere jedoch die Rambla, mit zahlreichen Büchertischen gesäumt. Parallel dazu werden rote Rosen verkauft, die mit einem Schleifchen in der Farbe der katalanischen Fahne verziert sind. Am 23. April werden in Katalonien zwischen 1,5 und 2 Millionen Bücher verkauft. Die Floristen in Katalonien schätzen, dass sie 2016 etwa 6 Millionen Rosen verkauft haben. Dieser Feiertag ist ein besonderes Beispiel des katalanischen Nationalismus. Der am Vortag in Spanien gefeierte Todestag von Cervantes wird bewusst ausgeklammert. Der ist ja nicht katalanisch und damit das verpflichtende Gedankenritual und Verbeugung an die spanische Kulturhoheit elegant vermieden. Für die Separatisten und Ultranationalisten ist das immer ein Tag, wo sie natürlich auch ihren Nationalismus auch auf die kulturelle Art raushängen können. Wir konzentrieren uns auf die schönen Seiten dieses Festes und versuchen sie zu leben und mitzumachen beim Rosen- und Bücherrausch. Steh doch auf und schlaf nicht ein in deinem Blut, du armer Hund. Bück dich jetzt nicht mehr nach deinen Zähnen, guter Mann, steck sie dir nicht nochmal in den aufgequollenen Mund. Los doch, spuck sie aus, sie wachsen nie mehr wieder an. Kriech nach Hause, wenn du kannst, du riechst nach Blut, nach Schnaps und Schweiß. Hast bekommen, was du brauchtest und jetzt bist du endlich still. Einer, der so ist wie du, der muss das haben, ja, ich weiß. Einer, der so ist wie du, den sonst keiner haben will. Und nun krümmst du dich, du fluchst und hustest, hältst dir deinen Bauch. Willst was sagen, kannst es sowieso nicht, kotzt dich lieber aus, hast dein Leben lange nie reden können, mit wem denn auch. Aber irgendwann kommt doch plötzlich alles raus. Die Jauche, die sich in dir sammelt, staut sich unter deiner Haut, schließt die Poren, kocht und brodelt und mischt sich mit deinem Blut. Und wenn die Suppe sich in deinem Hirn zusammenbraut, stinkt's, wenn du das Maul aufmachst und du spuckst vor Hass und Wut. Immer wenn du so weit bist, wirst du in eine Kneipe gehen. Denn unter all den Leuten, die hier saufen, so wie du, gibt's immer einen, der ist voll bis oben hin, kann kaum noch stehen. Der rempelt dich nur an und schon schlägst du wieder zu. Und dann siehst du nichts mehr, hörst nichts mehr, wirst zufrieden sein, wenn du da liegst, so wie jetzt, deine Augenschmutz verklebt. Und den Schmerz genießen kannst im zerquetschten Nasenbein. Der stark pocht, damit du spürst, dass in dir noch etwas lebt. Gib sie mir, ich kann sie brauchen, diese fürchterliche Wut. Ich würde sie nicht so vergeuden, mich nicht hauen, wo's keiner sieht. Ich würde warten, ich, der keiner Fliege etwas tut. Auf den Tag, an dem was national Bedeutendes geschieht. Ein hohes Tier müsste schon sein, darunter rührt dich keine Hand. Doch bei so einem, da langt dich in alles, leg dich da rein. Aber nur wenn's Fernsehen live dabei wär für das ganze Land. Und die Weltpresse versteht sich, müsste auch zugegen sein. Doch du hast viel mehr nachzuholen, kriegst vielleicht auch irgendwann einen, der es verdient zu fassen. Hab schon an den Papst gedacht, nimm ihn dir vor. Nein, schlag ihn nicht, er ist ein kranker Mann, der wie du für seinen Chef auch nur die Dreckarbeiten macht. Nein, drück ihm seinen hohen spitzen Hut tief ins Gesicht, über meine Ohren, dass er sich dabei verbiegt. Und die Brillanten runterbröckeln, aber bück dich danach nicht. Gleich weitergehen ins Paradies, der Papst weiß, wo es liegt. Dieses Paradies hat vor dir keine Menschenseele je lebendig oder tot gesehen, nur hat man's vorher nie gewusst. Nimm's in Besitz, dies kahle Land, du findest schon den Dreh. Wie du mit deinesgleichen dieses Feld beackern musst. Vielleicht trefft ihr oben, doch das steht noch gar nicht fest. Einen Greis 10.000 Jahre alt, der nicht sterben kann. Der sich nur noch von seinem Sohn mit Grießbrei füttern lässt. Lässt aus Furcht um seinen Thron niemand sonst an sich heran. Kreis in seiner Hand, die Fäden dieser Welt. Nehmt sie ihm ab, verzeiht ihm, oder nicht, es ist auch gleich. Erlöst seid ihr dann, wenn sein Thron in sich zusammenfällt. Doch den Sohn behandelt gut, er ist einer von euch. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 29. Teil. El Campesino. No pasarán. Pasaremos. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Abajo los generales faciosos. Den ganzen Herbst 1937 hindurch gehen zwar die Kämpfe an allen Fronten weiter, aber nirgends kommt es mehr zu größeren Gefechten. Der Winter, der nun hereinbricht, ist der härteste, den Spanien seit 20 Jahren erlebt hat. Mitte Dezember beginnen die Republikaner mit dem Angriff auf Teruel und bis zum Neujahrstag ist die Stadt fast völlig in ihren Händen. Doch dann beginnt eine Gegenoffensive, bei der am 17. Februar 1938 General Yagüe das Trümmerfeld der Stadt von Norden abschneidet. Vier Tage später nehmen die Nationalen Teruel wieder in ihren Besitz. In dieser mörderischen Schlacht erschöpfen sich die letzten Kräfte der Republik. Valentin González, bekannt unter dem Namen El Campesino, berichtet, wie er sich mit seinen Männern aus der von den Nationalen belagerten Stadt durchschlägt, als der Kampf sich dem Ende entgegenneigt. Die faschistische Offensive gegen Teruel, die Franco selbst leitete, dauerte vom 21. Januar bis zum 9. Februar 1938. Die vorgeschobenen Stellungen waren verloren und bald fand ich mich mit meiner Streitmacht von 16.000 Mann umstellt. Außerhalb der Stadt befehligten Lister und Modesto 6 Brigaden und 2 Bataillone. Sie hätten mir helfen können, aber sie taten nichts dergleichen. Als Hauptmann Valdepenas mir zu Hilfe kommen wollte, hinderten sie ihn sogar daran. Aber ich finde wenig Geschmack daran, den Märtyrer zu spielen. Ich schlug mich durch, abgeschnitten und von den Faschisten eingeschlossen, kämpften meine Männer herrlich. Von den 900 Mann meiner 101. Brigade, die die Haupttriebkraft des Angriffs waren, überlebten nur 82. Ich zeichnete sie alle aus, als die Schlacht vorbei war. In der letzten Phase spielten sich die Kämpfe in Teruel selbst um die Stierkampfarena ab. Alle umliegenden Gebäude waren Ruinen. In diesen Ruinen hatten sich die Faschisten auf der einen, wir auf der anderen Seite verschanzt. Ich leitete die Verteidigung. Die Kämpfe gingen von Keller zu Keller. Dann brachte man mir die Nachricht, dass die Faschisten unseren Männern zuriefen: »El Campesino ist tot! Ergebt euch! Wir haben El Campesino getötet! Ergebt euch!« Ich sprang auf den Schutthaufen, der uns als Brustwehr diente, und rief: »Wo sind diese Bastarde, die behaupten, El Campesino sei tot? Hier bin ich! Na, wie ist das jetzt mit meinem Tod?« Die Faschisten waren so erstaunt, dass sie sogar zu schießen vergaßen. Dann fassten mich meine Adjutanten und zogen mich gerade noch rechtzeitig zurück. Die Kugeln pfiffen über uns hin, während wir in den Keller zurückkrochen. Teruel war nicht länger zu halten. Jetzt hieß es, die Männer und so viel wie möglich von der Ausrüstung in Sicherheit zu bringen. Unter denen, die fielen, war auch einer meiner Adjutanten. Die Kugel traf ihn, als er neben mir lief, und er war augenblicklich tot. Ich wollte seinen Leichnam in Sicherheit bringen und lud ihn mir auf den Rücken. Bald erkannte ich, dass dies nicht möglich war, und ich legte den leblosen Körper in den Schnee. Mein Mantel war mit seinem Blut getränkt worden. Ich warf ihn fort. Dies führte zu der zweiten Meldung von meinem Tod. Dieser Mantel hatte eine besondere Machart. Er glich jenen, die die Russen trugen, und war für mich extra in Madrid angefertigt worden. An ihm erkannten mich meine Männer im Kampf. Außerdem trug er auch die Kommandeurssterne. Dieser Mantel wurde aufgenommen und zu Franco gebracht. Er rief die Zeitungsleute und Korrespondenten zusammen und zeigte ihnen den blutverschmierten Mantel mit den Sternen. Die Nachricht ging heraus: »El Campesino ist tot!« Selbst die republikanische Regierung glaubte es. Ein offizielles Telegramm mit der Todesnachricht ging an meine Frau ab. Sobald ich mit den Überlebenden meines Kommandos in Sicherheit war, rief ich Prieto an. »Hier spricht El Campesino«, sagte ich. »Ich habe mich mit meinen Leuten und mit einer Menge Material durchgeschlagen.« »Sie scherzen wohl«, sagte Prieto. »El Campesino ist tot. Wer spricht dort?« »Ach, gehen Sie zum Teufel«, sagte ich. Aber Prieto unterbrach mich. »Jetzt erkenne ich Sie«, sagte er. »Ich erkenne Sie an Ihrem Vokabular.« El Campesino ist einer jener bizarren, individualistischen Kämpfergestalten, wie sie der Bürgerkrieg in Vielzahl hervorbrachte. Nach Ende des Krieges geht El Campesino nach Russland, fühlt sich aber dort beengt. Er flieht nach Persien, wird von den Engländern wieder an die Russen ausgeliefert, muss darauf als Latrinenwärter im Konzentrationslager Workuta arbeiten, bis ihm erneut die Flucht gelingt. Über China gelangt er nach Frankreich und unternimmt von dort unverdrossen in der Gegend von Andorra bewaffnete Überfälle auf die spanischen Grenzposten in den Pyrenäen, bis ihn schließlich 1961 die französischen Behörden unter Hausarrest stellen. Eine weitere Episode von El Campesino sei erzählt. In Madrid beginnt im Frühjahr 1939 der Kampf zwischen Kommunisten und Casado-Anhängern, der die Verteidigungsbereitschaft der Republikaner beträchtlich schwächt. Ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg beginnt. Am 19. März 1939 nimmt Casado Waffenstillstandsverhandlungen mit Franco auf, die sich bis zum 25. März hinziehen und dann scheitern. Casado gerät in dieselbe Lage, die ihn veranlasste, sich gegen Negrín zu erheben. Aus Valencia flieht El Campesino, nicht ohne sich vorher seinen berühmten Bart abrasiert und ihn in einem Haus mit der Nachricht deponiert zu haben: »Das ist der Bart des El Campesino.« Über seine Flucht berichtet er. Wir stiegen in unser mächtiges Auto mit allen Waffen, deren wir habhaft werden konnten. Dann rasten wir aus Valencia hinaus zur südwestlichen Küste. Wir mussten durch die östlichen Provinzen Spaniens und durch Teile des Südens. Hier und da hatten Anhänger Francos schon Straßensperren und Kontrollen errichtet. Aber wenn die Faschisten auch den Krieg gewonnen hatten, so war es ihnen dennoch nicht gelungen, die Ordnung wiederherzustellen. Alles befand sich in wilder Verwirrung. Die Straßen waren verstopft mit Flüchtlingen und Soldaten, die sich irgendwo verstecken wollten. Andere zogen ab, um die Waffen zu strecken. Ohne meinen Bart kam ich unerkannt durch die meisten Kontrollen. Zwar versuchten die Faschisten, die mich dreimal erkannten, meiner habhaft zu werden und mich zu verhaften, aber wir schossen uns mit unseren automatischen Waffen den Weg frei. Dreimal blieben die Leichen derer, die uns hatten aufhalten wollen, auf der Strecke. Wie durch ein Wunder erreichten wir die Küste bei der kleinen Fischerstadt Adra, 35 Meilen von Almeria entfernt. Die Soldaten Francos waren hier noch nicht eingerückt. Adra wurde immer noch von einem sozialistischen Bürgermeister, der Belmonte hieß, verwaltet. Er nahm uns in sein Haus auf, das auch dem Stadtrat als Sitzungsgebäude diente. Die Nacht kam. Plötzlich wurde die Stille von Schüssen, Rufen und dem Geräusch marschierender Soldaten und von Hufgeklapper zerrissen. Die Armeen Francos zogen in Adra ein. Ein faschistischer Beamter stellte sich bei Belmonte ein. Wir konnten uns gerade noch in einem anderen Zimmer verstecken und die Tür verriegeln. Durch die dünnen Wände hörten wir die Stimmen des neuen Verwaltungsbeamten, seiner Frau und seiner Helfer. Sie hatten ein Radio mitgebracht, um die Nachrichten zu hören. Aus unserem Versteck hörten wir mit. Die Nachricht wurde durchgegeben, El Campesino müsse sich irgendwo hier in der Gegend versteckt halten. Die Leute an der letzten Straßensperre mussten diesen Alarm ausgelöst haben. Im Radio sagte die Stimme: »El Campesino muss gefangen werden, tot oder lebendig!« Wir hörten, wie die Faschisten im Nebenzimmer sich unterhielten. Der neue Verwaltungsbeamte gab Anweisungen, mit der Suche nach mir zu beginnen. »Wir müssen hier fort«, sagte ich zu meinen Freunden. Wir sprangen ins Nebenzimmer mitten unter sie und schossen. Die Faschisten hatten gar keine Zeit, etwas zu tun. Wir töteten alle und rannten auf die Straße. Die Schüsse hatten die Posten draußen aufmerksam werden lassen. Als wir hinauskamen, wurden wir beschossen. Wir schossen zurück und liefen langsam zum Hafen hinunter. Dieses Gefecht hielt den ganzen Weg vom Haus bis zum Strand hin an. Belmontes Frau wurde getroffen und stürzte hin. Es sah aus, als sei sie sofort tot gewesen, aber wir hatten keine Zeit, das genau festzustellen. Wir rannten weiter. Mehrere Motorkutter lagen in dem kleinen Hafen. Wir wählten das größte und kräftigste Boot aus. Als wir abfuhren, sahen wir unsere Verfolger an der Küste auftauchen. Sie schossen auf uns. Wir schossen nicht zurück, denn wir wollten unseren Standort nicht verraten. Wir pflügten durch die schwarzen Wellen ohne Lichter. Dank der Dunkelheit, vielleicht aber auch wegen der Qualität unseres Bootes, konnten wir dem Feind entkommen. Die Maschine stampfte beständig. Unser Bug zerschnitt das Wasser in zwei Fächern aus weißem Schaum. Wir nahmen Kurs auf Afrika. Sie hörten: Es lebe der Tod. 29. Teil. El Campesino. Eine Niemandsland-Produktion 2017. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el puente en un barquito. Me verás cruzar el puente en un barquito. Venga, vaya, señora. Literaturhinweise zum Thema Der spanische Bürgerkrieg. Anthony Beaver, Der spanische Bürgerkrieg, erschienen bei Bertelsmann in München 2006. Dann Gerald Brennan, Die Geschichte Spaniens, über die sozialen und politischen Hintergründe des spanischen Bürgerkriegs, erschienen im Karin Kramer Verlag Berlin 1978. Niemandsland 91.4 FM. Cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Huracán de negra paloma que chapotean las aguas podridas. Nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soao. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York. Das war Enrique Morente von der CD Lorca Vivo, Lorca lebt, eine Hommage, eine Hommage an den großen andalusischen Dichter Federico García Lorca, der im Spanischen Bürgerkrieg von Faschisten ermordet wurde. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, 91.4 FM, es ist Samstag, ich wiederhole nochmal, der 22. April 2017. Morgen ist San Jordi-Tag und mittlerweile ist auch Werner hier im Studio. Der kramt da gerade in seiner alten Geheimratstasche. Hallo Werner, guten Morgen. Hallo, ja, ich habe gerade den Kuli rausgezogen aus der Tasche, damit ich ordentlich sprengen kann. Ja, okay, ich bin da, morgen ist schon San Jordi, was ist noch sonst? Schönes Wetter, hast du schon einen Kommentar zum Wetter gemacht heute? Ja, so halb, so ungefähr. Ja, kannst ruhig noch einen draufgeben. Nee, wirklich toll, wie ein Wetterchen zum Eierlegen hätte damals Donald Duck Daniel Düsentrieb, so hat er ihn immer begrüßt, ja. Herr Professor, ein Wetter zum Eierlegen. Gut, aber Ostern ist vorbei, Eier brauchen wir nicht mehr zu legen, nicht mehr zu suchen. Reden wir einfach darüber, was so angefallen ist in den letzten 2 Wochen. Niemandsland hat ja stattgefunden, nicht live hier aus dem Studio direkt, aber es gibt immer eine Sendung dann im Podcast. Die haben Sie gehört, da ist über einiges berichtet worden, was die letzten 2 Wochen so geschehen war. Die größte Bombe aller Zeiten in der Menschheitsgeschichte, die Mutter aller Bomben, wurde geworfen von dem Irren mit der Bombe. Das ist der erste Präsident, dem ich auch wirklich zutraue, dass er eine Atombombe werfen lassen wird. Doch kommen wir zu einem Thema, das mir schon seit langem ein bisschen am Herzen liegt. Das Thema sogenannte Fake News. Oder die Postwahrheit oder die Postverdad, wie die Spanier hier sagen in der Presse. Das ist nämlich ein Thema, das mittlerweile unseren etablierten Politikern und Parteien sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Bevor ich da einen Kommentar zu abgebe, möchte ich einmal eine Liste aufzählen, die beinhaltet 10 Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen. Die ist herausgegeben worden von einer Art Initiative, die heißt Stiftung Digitale Chancen. Wir müssen eigentlich mal rauskriegen, wer sich dahinter verbirgt, aber was die sagen, klingt sehr vernünftig, klingt sehr gut. Es geht um Falschmeldungen im Internet. Falschmeldungen können als solche erkannt werden, heißt es da erst einmal. Wir bekämpfen deren Verbreitung und geben dir hier einige Tipps, wie du erkennen kannst, ob eine Nachrichtenmeldung wahr ist oder nicht. Lies Überschriften kritisch, ist der erste Tipp. Das heißt, Falschmeldungen haben häufig reißerische Überschriften in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen. Wenn schockierende Behauptungen in der Überschrift unglaubwürdig klingen, so sind sie es vermutlich auch. Das ist der erste Tipp. Wenn es also da heißt, in unserer Presse zum Beispiel, Finanzmärkte setzen auf den Kandidaten A, dann muss man sich natürlich fragen, was ist das für eine Falschmeldung? Wer sind die Finanzmärkte? Nummer 2, sieh dir die URL genau an. Die URL, das ist die Internetverbindung, wo der Podcast gespeichert ist. Eine unechte und nachahmende URL kann ein Hinweis auf Falschmeldungen sein. Viele Seiten mit Falschmeldungen ahmen echte Nachrichtenquellen nach, indem sie minimale Änderungen an der URL vornehmen. Du kannst die Seite aufrufen, um die URL mit etablierten Quellen zu vergleichen. Die URL ist praktisch die Adresse, wo ein Audio oder ein Video gespeichert ist. Unseres ist bei archive.com in den USA gespeichert. Alles, was hier in Kontrabanda läuft, läuft also über einen riesigen Speicher in der Wüste von Nevada in den USA. Drittens, überprüfe die Quelle. Stelle sicher, dass die Meldung von einer Quelle stammt, der du vertraust und die für ihre Glaubwürdigkeit bekannt ist. Also El País, der Spiegel, Werner lacht da. Etwas verkrampft lachen. Jetzt. diese Quelle, die vertrauenswürdig ist, ist natürlich relativ. Es gibt Sachen, da muss man einfach vertrauen, weil man selber keine Ahnung hat und nicht da war. Was sollen wir zum Beispiel sagen über eine Meldung, die sagt, Giftgasattacke in Aleppo? Wer prüft das nach? Welche Leute behaupten das? Wer sagt das? Aus welchen Quellen stammen hier die Nachrichten und die Beweise? Wir wissen seit langem, es gibt eine Menschenrechtsorganisation, eine syrische, die ist seit Jahren aktiv und verbreitet böse Nachrichten über das Assad-Regime, die es auch wirklich gibt. Nun ist leider aber rausgekommen, diese Nachrichtenagentur besteht aus 2 Leuten, die werden von amerikanischen Geheimdiensten finanziert und haben ein Büro in London. Das wäre also keine glaubwürdige Quelle. Nummer 4, achte auf ungewöhnliche Formatierung. Das heißt, viele Seiten mit Falschmeldungen enthalten Tippfehler oder seltsame Layouts. Also lies mit Vorsicht, wenn du so etwas bemerkst. Dann, nächster Tipp, sieh dir Fotos genau an. Falschmeldungen enthalten häufig manipulierte Bilder oder Videos. Manchmal ist das Foto echt, wurde jedoch aus dem Kontext gerissen. Du kannst nach dem Foto oder Bild suchen, um zu überprüfen, woher es stammt. Das heißt, jedes Foto hat so eine Art Fingerabdruck. Jedes Foto, das mit irgendeiner Kamera auf der Welt gemacht wird, registriert den Ort und den Moment, wo es gemacht wird, und das ist im Datensatz der Fotos enthalten. Überprüfe die Datumsangaben. Falschmeldungen können womöglich unlogisch sein, sowie geänderte Datumsangaben von Ereignissen enthalten. Das passiert auch oft. Erinnern wir uns an die gefälschten Fotos der CIA und des amerikanischen Geheimdienstes und des Pentagon über die ölverschmierten Vögel beim ersten Irakkrieg, wo man rausgekriegt hat, das war 5 Jahre vorher bei einer Ölpest in Kuwait passiert und nicht an der Stelle, wo sie behauptet hatten. Nur ein Beispiel. Überprüfe die Beweise dann. Sieh dir die Quellen des Autors genau an. Mangelnde Beweise oder der Verweis auf ungenannte Experten können ein Hinweis auf eine Falschmeldung sein. Nummer 8. Sieh dir andere Berichte an. Das heißt, wenn keine anderen Nachrichtenquellen derselben Meldung veröffentlicht werden, kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Meldung falsch ist. Nummer 9. Ist die Meldung vielleicht ein Scherz? Kann ja auch sein, eine Satirezeitschrift. Viele Leute können ja Satire nicht mehr von seriösen Meldungen unterscheiden, regen sich fürchterlich auf und dann haben wir den Salat. Also besonders am 1. April, ne? Ja. Nee, aber wirklich jeden Tag sollte man es sich überlegen. Gut, wir sind gleich durch. Nummer 9, also ist die Meldung ein Scherz? Manchmal ist es schwierig, Falschmeldungen von Humor und Satire zu unterscheiden. Überprüfe also, ob die Quelle für Parodien bekannt ist und ob die in der Meldung enthaltenen Details und ihr Ton darauf hindeuten, dass es sich lediglich um einen Witz handelt. Und zum Schluss, einige Meldungen sind bewusst falsch. Denke kritisch über die Meldungen nach, die du liest, und teile nur Neuigkeiten, von denen du weißt, dass sie glaubwürdig sind. Was fangen wir mit diesen Tipps an, Werner? Wie haben dir die Tipps gefallen? Ach, alles ganz nett und schön und nicht falsch soweit, ne? Ganz anständig, einleuchtend soweit. Ne? Also diese 10 Tipps, mit denen wir jetzt versuchen sollen, Falschmeldungen zu entlarven. Die 10 Gebote, sagen wir mal. Und allerdings den wichtigsten haben sie ganz am Schluss schon außerhalb der Zehnerliste gesagt, denken, nachdenken. Ja? Also das ist vielleicht der wichtigste Tipp, den man geben kann. Ne? Und wer? Du selber. Ne? Du bist die letzte Instanz, die befindet, ist das wahr oder nicht wahr. Ja? Und da führt nichts drum herum. Ne? Wir müssen nur auf uns vertrauen. Es gibt nichts anderes. Beziehungsweise auf Quellen, denen man mehr glaubt als anderen. Das ist klar. Niemandsland. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Plötzlich also, so heißt es nun schon seit einiger Zeit, sind Fake News das Schlimmste, das Allerletzte, unfair, dreckig, verachtenswert und von allen seriösen und wahrheitsliebenden Demokraten strikt abzulehnen und zu bekämpfen. Fake News, also gefälschte Wahrheiten, Lügen, unwahre, verdrehte und erfundene Tatsachen, Zusammenhänge und Ereignisse, seien zu verbieten, heißt es sogar. Ratgeber werden veröffentlicht, wir haben gerade einen vorgelesen, wie man Fake News von wahren Tatsachen, gut recherchierten und bewiesenen Nachrichten unterscheiden kann. Diese Kampagne läuft seit Monaten in den etablierten, sich seriös nennenden Medien. Politiker aller etablierten Parteien schimpfen gegen Fake News, die von sogenannten Populisten verbreitet würden. Die gleichen Medien und Politiker und Parteien, die uns seit 60, 70 Jahren tagtäglich so unbestrittene Wahrheiten verkünden, wie dass der Kapitalismus eine freie Marktwirtschaft sei, dass die Kriege im Irak, in Libyen, im Jemen, dass der Vietnamkrieg zum Wohl der Menschen und für Freiheit und Demokratie geführt worden seien, diese gleichen Medien, die sich über Fake News von rechts und links aufregen, predigen uns seit Jahrzehnten, dass zum Beispiel Sozialkürzungen wohltuend und notwendig seien, dass Massenentlassungen der Stärkung der Wirtschaft dienen, dass der Import von Billigwaren aus den Ramschfabriken Asiens den Verbrauchern zugute käme, dass der Import von Billiglohnsklaven aus humanitären Gründen heraus stattfände. Fake News, wohin man blickt? Die gleichen Musterdemokraten und Leuchttürme der Wahrheit, die gegen Fake News anbrüllen lassen, erzählen uns seit Jahren, dass die Finanzmärkte zu kontrollieren seien, dass Privatisierung von öffentlichem Eigentum ein Segen für das Allgemeinwohl sei. Ja, sie predigen, man solle Benzin ins brennende Haus spritzen, um das Feuer zu löschen. Man solle die dümmsten Dorftrottel an die Spitze der Universitäten stellen, man solle die Waffenhändler zu den Friedenskonferenzen schicken, man solle die Diebe zu Richtern machen. Sie rufen Tag und Nacht, Freiheit für die Märkte, Freiheit für Mord und Totschlag. Fake News aber, die müsste man verbieten. Wir sagen nur, haha, die, die uns seit jeher rund um die Uhr befaken mit ihren Kriegen in Jugoslawien. Da war es ja ein Holocaust im Irak. Saddam Hussein hatte ja so tolle Massenvernichtungswaffen mit ihren Klassenkriegen gegen die Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse existiert gar nicht mehr, sagen sie. Hartz IV ist ein Segen für die arbeitende Bevölkerung. Diese Fake News-Kanonen jammern nun über Fake News im Internet. Ausgerechnet, es ist zum Totlachen. Ja, das war mein Kommentar zum Thema Fake News. Ja, dann machen wir doch einfach mal einen konkreten Fall. Ich sage jetzt dir was, was ich gestern gelesen habe. Und vielleicht hast du es auch schon gelesen, aber ist ja egal. Du hörst jetzt die Nachricht, ich sage nicht, wo ich das gelesen habe. Und dann sagst du mir, wie du das empfindest, ist es fake oder nicht fake. Also das geht so, unter den sogenannten demokratischen Regierungen hier in Spanien nach Francos Tod, da gab es zwei, einmal die PP, die rechtskonservative Partei, und die Sozialisten, die PSOE, ja. In dieser Zeit, unter diesen Regierungen, von diesen beiden Parteien, wurden insgesamt 39 Polizisten und Guardia Civilis begnadigt, die wegen Folter verurteilt worden waren. Ja, also feststehendes Urteil. 26 von diesen Begnadigungen fallen auf die PP-Regierung, 13, genau die Hälfte, auf die sozialistischen Regierungen. Also das sieht man mal wieder, ne, dass die PSOE doch sehr viel demokratischer ist als die PP. Na, das war jetzt von mir. Aber das ist die Meldung. Ne? 39 Begnadigungen bei Leuten, die wegen Folter verurteilt wurden. Wie erscheint dir die Nachricht? Ist das ein Fake? Kann das ein Fake sein? Glaubst du das? Ist es wahr? Ist es nicht wahr? Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, man sollte bei Amnesty International im Jahresbericht nachgucken, wo das steht. Und diese Quelle ist relativ glaubwürdig. Amnesty International hat da bestimmt einiges zu sagen, weil genau diese Sachen in den Jahresberichten dieser Organisation auftauchen. Ja, aber vielleicht ist Amnesty International so eine Tarnorganisation von den Kommunisten, die unsere Demokratie kaputt machen wollen. Ja gut, man kommt natürlich an so paranoide Grenzen, Werner, dass man denkt, alles ist manipuliert, man hat kein Vertrauen zu nichts und die haben schon alles unterwandert. Wir wissen ja, in den 70er Jahren hat die CIA kommunistische Parteien gegründet an den Unis in Zentralamerika und hat dann nach einigen Monaten die Leute dem Militär ausgeliefert und die sind verschwunden. Solche Sachen sind passiert. Philip Agee, der Agent, hat das beschrieben. Nur im Fall von Amnesty International können wir das ausklammern. Da ist das garantiert nicht so. Es sei denn... Fake News also, ein ernsthaftes Thema. Wir wissen natürlich nie exakt hundertprozentig, was genau passiert ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Berlin-Kreuzberg lebte und zur Hausbesetzerzeit täglich manchmal Randale war und die Straße war abgesperrt und die Polizei kam. Und dann rief manchmal meine Mutter an aus Westdeutschland, Junge, wie kannst du denn da leben? Das ist doch so gefährlich. Ich bin morgens in Ruhe zur Arbeit gefahren und nachmittags in Ruhe zurückgekommen und alles, was da passiert ist, am späten Abend oder nachts, das ist halt in ein paar Straßen passiert, in 7-8 Straßen. Das heißt, diese 7-8 Straßen waren ein winziger Teil des riesigen Berlins und prägten überhaupt nicht das Bild von Berlin für die Berliner selber, die da lebten, sondern nur in der Presse eigentlich. Die Reaktion von deiner Mutter, Junge, komm doch wieder. In der Zeit war da Freddy noch Mode oder kannte sie das von früher nicht? Freddy ist immer Mode. Freddy stirbt nie aus. Freddy ist ein Klassiker. Ja, aber die Zeit, auf die du da anspielst, Hausbesetzerjahre. Ja, das war 81. Ja, 80, ja, genau. 81. Da habe ich zwar schon hier... in Barcelona gewohnt, war aber gerade in dieser Zeit mit den Hausbesetzungen auch trotzdem sehr oft in Berlin. Ich musste da wegen Arbeitsamt immer hin, weil die nicht wussten, dass ich hier war. Und da habe ich die Sachen hautnah mitgekriegt. Und das waren also wirklich so Anfang der 80er Jahre bis zu 150 Häuser besetzt in Berlin. Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln, Moabit, überall. Und in jedem von den Häusern haben 30 bis 40, 50 Typen oder Frauen gewohnt. Ja. Also die Presse nannte die damals kriminelle Hochburgen. Ich werde nie vergessen, dann gab es die Reisechaoten aus Westdeutschland, die kriminellen Hochburgen und alle diese Geschichten. Das waren natürlich auch Fake News, die wir damals... über uns ergehen lassen mussten in Berlin. Die Bild-Zeitung hatte da unglaubliche Kampagnen entfesselt gegen die jungen Leute. Andererseits gab es natürlich auch in den besetzten Häusern alles Mögliche. Da wurde gedealt, da haben sich Kleinkriminelle reingenistet. Da ist alles Mögliche passiert, das darf man ja nicht vergessen und sollte man auf keinen Fall verschweigen. Aber eben, man sollte es auch nicht so aufbauschen, als wäre das das Prägende gewesen aus dieser Zeit. Das war ein ungewünschter Nebeneffekt, unter dem viele Leute gelitten haben, aber es war eben nicht das Wesentliche und die Essenz dieser Bewegung und dieser Sache. Wer das nicht unterscheiden konnte, fällt natürlich immer wieder auf Fake News rein. Und was natürlich besonders lächerlich ist, sich über solche Deals ein bisschen haschisch hin und her schieben, wer sich darüber aufregt, ne? Sich aber nicht aufregt über die Deals der internationalen Spekulanten, wo es um Milliarden und Milliarden Beträge gibt, wo wirklich ein Schaden verursacht wird für die Gesellschaft. Natürlich, oder die Waffenhändler, die Rebellenarmeen, die sogenannten Rebellenarmeen und die Privatarmeen der Warlords pausenlos mit Waffen und Munition beliefern. Ja, Niemandsland, ne? Öl, ja, ist ne, irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Egon Knecke aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also, sag mal, was in der Politik und, ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also, echt klasse Sendung, ne? Ja, man freut sich immer, wenn die Hörer sich bedanken für unsere echt klasse Zusammenhänge. Kapitalismus produziert mittlerweile Attentate. Man könnte sagen, die Finanzmärkte selber sind schon in Attentaten verwickelt. Soweit ich mich recht erinnere, hat ja unter der Regierung Bush dieser fürchterliche Cheney und Rumsfeld, die haben ja mal in ihrem Club gesessen und haben sich Gedanken gemacht über neue Finanzpapiere, die man erfinden müsste. Und dann haben sie zum Beispiel den Vorschlag gemacht, an die Börse Papiere auszugeben, und zwar sogenannte Option-Wettscheine für Bombardierungen und Attentate. Das heißt, du kannst auf Attentate wetten, kannst an der Börse Papiere kaufen, die zum Beispiel sagen, wenn am nächsten Sonntag ein Attentat in Kabul passiert, dann steigt der Wert deines Anteilsscheins um 300%. Das war damals vielleicht eine Fake News oder ein Witz, das wissen wir nicht, aber mittlerweile gab es neue Erkenntnisse und Ermittlungsergebnisse zum Thema Bombenattacke auf den Mannschaftsbus des BVB Borussia Dortmund. Da ist die Sache offenbar aufgeklärt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, der mutmaßliche Täter ist wohl kein Extremist. Er soll aus Gier gehandelt haben. Mit dem Bombenanschlag wollte er möglichst viele Teammitglieder von Borussia Dortmund töten oder verletzen. Er wollte nach Erkenntnissen der Ermittler auf diese Weise einen Kurssturz der BVB-Aktie erzwingen und mit sogenannten Put-Options ein Vermögen verdienen. Put-Options sind im Grunde genommen Wetten auf fallende Kurse bestimmter Wertpapiere. In der deutschen Kriminalgeschichte dürfte die Tat beispiellos sein und ein völlig neues Phänomen darstellen. Das ist also Kriminalkapitalismus hoch 10, oder? Ja, ja. Und also dieses Bürschchen da, wie alt hast du gesagt? 28 Jahre oder so, ja. Serge W. aus dem, ja, Raum Tübingen, also bei euch da unten. Da hat er gewohnt, ja, in Tübingen, oder hat in Tübingen gearbeitet, irgendwo an der Uni, und wohnen, habe ich irgendwo gelesen, tut er in Heiterbach im Schwarzwald. Aber gut, so wichtig ist das ja nicht. Aber das muss wirklich ein plitsches Kerlchen gewesen sein, ja, der also technisch sehr begabt gab, also drei Bomben hergestellt, die funktioniert haben, die per Funk ausgelöst werden. Und dann natürlich gleich gedacht, ja, da kann ich doch Geld verdienen, ne? Also ich spekuliere darauf, dass die Kurse stürzen von Borussia Dortmund. Ist ja, glaube ich, der einzige Fußballclub in der Bundesliga, der an der Börse gehandelt wird. Und dann mache ich das Attentat, dann sinken die Kurse der BVB-Aktien, und weil ich darauf gewettet habe, verdiene ich dann so und so viel Geld. Und genau zu diesem Ding gibt's jetzt einen fantastischen Kommentar in der Taz. Und da muss ich jetzt noch einige Sachen draus zitieren, weil das ist so gut, das darf man sich nicht entgehen lassen. Der Bombenleger von Dortmund hat wohl Unerhörtes im Sinn gehabt. Geld verdienen auf Kosten von Menschenleben. Das kannte man so bisher natürlich nicht. Nichts ist spannender als Wirtschaft. Nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus erweist sich der alte Slogan der Wirtschaftswoche als geradezu prophetisch. Denn der Attentäter hat offenbar keinen islamistischen, sondern einen Börsenhintergrund. Es locken ihn nicht 72 Jungfrauen, ihn locken 3 Millionen Euro Rendite. Und dafür hat er streng ökonomisch rational gehandelt. Am besten verdient hätte er, wenn möglichst viele Dortmunder Spieler umgekommen wären. Und nun ist das Entsetzen über diese Variante der Gewinnoptimierung groß. Geld verdienen auf Kosten von Menschenleben. Hat es so etwas jemals gegeben in der Geschichte des Kapitalismus? Und dann, das Spiel wurde ja dann sofort einen Tag später nachgeholt. Und die Leute, die das nicht gut fanden, dass die nach dem Attentat noch nicht mal einen ganzen Tag, 24 Stunden später nochmal spielen müssen, die haben dann gesagt, ja, es gibt zwingende Sachgründe, also wirtschaftliche Notwendigkeiten. Und außerdem ist das ein wichtiges Zeichen gegen den Terror. Und was sagt uns dieses Zeichen? Dass die Wertschöpfungskette nicht unterbrochen werden darf, nur weil dabei ein paar Leute draufgehen. Ne? Ne? Und natürlich ist die Tat von Dortmund in besonderer Weise erschreckend, denn anders als etwa bei Lebensmittelspekulationen oder Finanztransaktionen in der Öl-, Textil-, Technologiebranche gab es diesmal nicht abstrakte, indirekte Opfer in irgendwelchen Entwicklungsländern, sondern es waren ganz reale Auswirkungen auf Champions League-Ergebnisse zu befürchten. Und da hört der Spaß auf. Ne? Einen solchen Anschlag auf unsere westlichen Werte können wir uns nicht gefallen lassen. Und dann am Ende der Kommentare in der Taz stellt er noch drei Fragen. Werden Börsianer demnächst als Gefährder mit elektronischen Fußfesseln gesichert? Müssen Waffengesetze auf Optionsscheine ausgeweitet werden? Wird der Wirtschaftsteil der FAZ endgültig als Terrorpropaganda verboten? Immerhin eine neue Debatte über den Umgang mit Ausländern, eine neue Debatte mit Ausländern dürfte dieser Terroranschlag, obwohl der Täter Deutsch-Russe war, nicht auslösen. Anders als bei den Islamisten ist wohl festzuhalten, hier ist die Integration gelungen. Ja, so viel Zynismus tut praktisch weh, aber es trifft einen bösen, bösen, bösen Kern. Bis zur Pause schlage ich vor, bis zur Nachrichtenpause schlage ich vor ein Lied. Das ist gemacht von Herrn Heinz-Rudolf Kunze, gesungen und komponiert. Das heißt Willkommen, liebe Mörder, und ich denke mir, das passt absolut zum Thema. Und danach gibt's die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Ist das jeder Vierte? Ist das jeder Dritte? Aber sie sind hier, ganz in unserer Mitte. Jeder kann es sein, keinem kann man trauen. Manchmal sind es Männer, ab und zu auch Frauen. Sie wollen uns zerstören, sie wollen uns vernichten. Nichts wird sie dazu bringen, darauf zu verzichten. Wir möchten das verdrängen. Einfach ignorieren, uns weiter davor drücken, den großen Kampf zu führen. Willkommen, liebe Mörder, fühlt euch wie zu Hause. Bedient euch, macht es euch bequem, kurze Atempause. Nichts nehmen wir euch übel, Empörung nicht die Spur. Ihr habt halt eine andere. Jeder sieht es kommen, die Bedrohung steigen. Jeder ist beklommen, keiner will es zeigen. Lasst uns das vertuschen, nicht darüber reden. Alle gegen alle, jeder gegen jeden. Sie pflegen fremde Bräuche, so lautet das Gerücht. Genaueres weiß keiner, denn man erkennt sie nicht. Und wenn sie unter sich sind, dann lachen sie uns aus. Nie würden werden sie behaupten, mein Haus ist euer Haus. Willkommen, liebe Leute, wir sind so tolerant. Die Dunkelheit bricht bald herein über dieses Land. Wir reichen euch die Kerzen, damit ihr besser seht und euch das nächste Opfer nicht durch die Lappen geht. Willkommen, liebe Mörder, ein viel zu hartes Wort. Wir haben doch Verständnis, ihr nennt das nicht mal Mord. Ihr tut's aus Überzeugung, und wenn man's überlegt, wir sind so schlaff und müde, wir gehören weggefegt. Es ist Samstag, der 22. April 2017. Bleiben wir zu Beginn der Katastrophen und kommentierten Meldungen bei der Bombenattacke auf den Mannschaftsbus des BVB. Wir hatten es gerade kommentiert. Ein habgieriger junger Mann, 28 Jahre alt, hat also diese Bomben gelegt, um an einen Aktiengewinn zu kommen. Nach Spiegelinformationen hatte der Verdächtige einen Verbraucherkredit aufgenommen und 15.000 Optionsscheine gekauft. Dazu nutzte er nach Erkenntnissen der Ermittler die IP-Adresse des BVB-Mannschaftshotels Larivé, in dem er sich kurz vor dem Anschlag aufgehalten hatte. Bei der Buchung des Zimmers im März soll der Beschuldigte einen Raum mit Blick auf den späteren Anschlagsort verlangt haben. Womöglich löste er von dort über Funk die Detonation der drei Sprengsätze aus. Bei dem Attentat unterlief dem Verdächtigen jedoch ein entscheidender Fehler. Während die erste und dritte Bombe wohl planmäßig umsetzten, war der zweite und wichtigste Sprengsatz einen Meter über dem Boden und damit zu hoch platziert worden. Die Ladung verfehlte ihr Ziel und schoss über den Bus hinweg. Als Schwierigkeit in dem Verfahren könnte sich indes noch erweisen, dass es den Ermittlern bisher nicht gelungen ist, den Beschuldigten mit dem verwendeten Sprengstoff in Verbindung zu bringen. Mit der Festnahme ist aber wohl das große Rätsel um die drei seltsam anmutenden Bekennerschreiben gelöst, die am Tatort hinterlassen worden waren. Nach Spiegelinformationen hat der Beschuldigte keine Bezüge in die islamistische Szene und versuchte daher offenbar bewusst, eine falsche Fährte in Richtung Islamischer Staat zu legen. Allerdings stellte er den Versuch, einen vielfachen versuchten Mord zur Marktpreismanipulation als Terrorakt aussehen zu lassen, ziemlich dilettantisch an. Am Dienstagabend in der vergangenen Woche waren um 19.15 Uhr im Süden Dortmunds drei am Straßenrand, wie gesagt, deponierte Sprengsätze just in dem Moment detoniert, als das Team von Borussia Dortmund vorüberfuhr. Ein Spieler und ein Polizist wurden verletzt. Wir können von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist, sagte die Sprecherin des Generalbundesanwalts Frauke Köhler. Thema RAF-Anwalt Horst Mahler, Ex-RAF-Anwalt. Horst Mahler soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Der Holocaust-Leugner und frühere RAF-Verteidiger hätte eigentlich eine Haftstrafe antreten müssen. Er hat die Gründe für seine Flucht in einem Video dargelegt. Eigentlich hätte Horst Mahler also am Mittwoch vergangener Woche in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Havel eine 3,5-jährige restliche Haftstrafe antreten müssen. Nun ist der wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtsextremist offenbar abgetaucht und auf der Flucht. Das berichtet das ARD-Magazin Panorama. Mahler hatte seine Flucht in einem Video angekündigt und begründet. Darin sagt der 81-jährige Verteidiger früherer RAF-Mitglieder und spätere NPD-Anwalt, er werde die Ladung zum Strafantritt nicht befolgen. Stattdessen werde er in einem aufnahmebereiten souveränen Land politisch Asyl erbitten. Spekulation ist jetzt sehr groß. Wo geht er hin? Nach Nordkorea oder nach Venezuela? Ich tippe eher in die Richtung Bahamas oder sowas. Bahamas. Da wird er wohl am Strand liegen jetzt irgendwo. Gut, der Horst Mahler ist schwer zuckerkrank. Seit Anfang der Woche ist er also nicht mehr erreichbar. Er hatte seit 2009 in der Justizvollzugsanstalt eine 10-jährige Freiheitsstrafe wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust verbüßt. Das ist wohl einmalig. Niemand hat so eine große Strafe aufgebrummt bekommen wegen Volksverhetzung. Ein einmaliger Vorgang in der Justizgeschichte in Deutschland. Im Sommer 2015 erhielt er wegen einer schweren Erkrankung Haftverschonung. Doch Ende vergangenen Jahres hatte das Oberlandesgericht Brandenburg die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung aufgehoben. Mahler soll im Gefängnis weitere rechtsextreme Straftaten begangen haben, heißt es da. Im Gefängnis? Im Gefängnis, ja. Das heißt hier offiziell. Das ist also keine Fake News, sondern aus einem seriösen Medium, der Spiegel. Und ich erinnere mich an Horst Mahler, über den gab es ja Gerüchte, er würde für den Geheimdienst arbeiten. Horst Mahler wurde jahrelang als Verfassungsschutzmitglied gehandelt. Ja, ja, bei diesem Typen halte ich alles für möglich, ne? Aber mal sehen, wie es mit uns endet, ne? So endet Horst Mahler, und der war ja, sagen wir, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auch noch ein anständiger Mensch, so wie wir heute, ja? Aber da sieht man mal wieder, was alles passieren kann. Es hieß, der sei gezielt in die NPD-Szene geschickt worden vom Verfassungsschutz, um die Politik dieser Leute erstmal zu kontrollieren, zu überwachen und in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal, was die Tagesmeldungen heute sind, vom heutigen Samstag, dem 22. Ich gehe mal auf die Homepage der tagesschau.de, die Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. AfD-Parteitag in Köln. Nach der Ankündigung von Parteichefin Petri auf eine Spitzenkandidatur zu verzichten, wollen die Delegierten über den künftigen Kurs entscheiden. Die Polizei rechnet mit Protesten von 50.000 AfD-Gegnern. Mutmaßlicher BVB-Attentäter schweigt zu Vorwürfen. Bislang habe sich der Verdächtige nicht geäußert, sagte BKA-Chef Münch im ZDF. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Der 28-jährige Deutsch-Russe hatte offenbar auf fallende Kurse der BVB-Aktie spekuliert und deswegen das Attentat auf die Mannschaft verübt. Flüchtlingspolitik in Europa. Nach Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens hat Deutschland bislang die meisten Schutzsuchenden aufgenommen. Von etwa 4.900 Flüchtlingen, die nach Europa einreisen durften, seien fast 1.800 nach Deutschland gekommen, berichtet die Rheinische Post. Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen vor Präsidentenwahl in Frankreich. Mehr als 50.000 Beamte sollen den morgigen Wahlgang schützen. Am Donnerstagabend war auf den Champs-Élysées ein Polizist erschossen worden. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Köln spielt gegen Hoffenheim 1:1 unentschieden. Hoffenheim hat damit erstmals einen Platz in einem europäischen Wettbewerb sicher. Auch Köln kann sich weiter Hoffnungen auf die Europa League machen. Und das Wetter: im Süden Regen, sonst mal Sonne, mal Wolken. Im Nordosten gelegentlich Regen oder Graupelschauer, dazu windig. Die Höchstwerte 7 Grad bis 16. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der ARD, die uns hier immer so großzügig ihre tollen 100-Sekunden-Videos zur Verfügung stellen. Dann wissen wir, was an diesem Tag so gekocht wurde und wird. So wichtige Nachrichten wie das, dass jetzt Hoffenheim einen Europa-League-Platz sicher hat, ja, vielleicht sogar Optionen auf Champions-League-Platz. Ne? Im Moment stehen sie an dritter Stelle, wenn jetzt Dortmund gewinnt, dann vierter, aber dann können sie ja immer noch, könnten sie immer noch reinkommen. Aber eine ganz wichtige Nachricht ist offenbar nicht so wichtig für die ARD, weil die haben überhaupt nichts dazu gesagt. Dass Barca ausgeschieden ist. Nein. Heute ist der 22. April und das ist der Earth Day, der Tag der Erde. Mhm. Also weltweiter Aktionstag, wo inzwischen über 170 Länder teilnehmen. Und Umweltverschmutzung, Klimawandel, unser Konsumverhalten sollen wir überdenken. Ne? Und was passiert da heute an diesem Tag weltweit? Umweltorganisationen und Regierungen sogar, viele gehören zu den stärksten Umweltverschmutzern, alle nehmen teil, Presse, Medien, auch wir hier im Niemandsland, wie man sieht, hört. Wir machen gut gemeinte Kommentare, Artikel, Sendungen im Fernsehen. Die UNO hat schon vor ein paar Jahren diesen Tag erklärt zum Internationalen Tag der Mutter Erde, auf Vorschlag von Evo Morales in Bolivien. Und dann wird sogar in New York das Empire State Building grün angestrahlt, stell dir vor, ja. Alles am 22. April. Also wir sollen in uns gehen, mehr zu Fuß gehen, nicht mit dem Auto oder wenigstens öffentliche Verkehrsmittel, Müll korrekt entsorgen, beziehungsweise keinen Müll produzieren, Konsumverzicht total. Nicht nur versuchen, sich dem Konsumterror so ein bisschen zu entziehen, überhaupt nicht mehr konsumieren, ne? Umweltbewusst leben, ökologisch denken, Elektrizität sparen. Ne? Also wir haben jetzt heute unsere Pflicht erfüllt, Bezug zu diesem Thema, ne? Hier im Niemandsland. Und dann können wir ja nachher dann, wenn wir mit der Sendung fertig sind, dann erstmal einen Kaffee trinken gehen im Corte Inglés, ganz oben im obersten Stock, fantastische Terrasse, gute Aussicht. Ne? Und dann gehen wir shoppen, langsam runter. Dann überlegen wir uns in Ruhe, gehen wir dieses Jahr nach Polynesien oder nach Thailand in Urlaub und oder wir können mal heute nicht zu Hause schlafen, sondern uns eine Nacht gönnen in einer Suite hier in einem Fünf-Sterne-Hotel im Arst zum Beispiel, ganz oben auch, ne? Oder chatten wir mal kurz nach Ibiza rüber, essen eine Paella, dann sind wir heute Abend wieder zurück. Ne? Also es ist schon schwierig, da sich korrekt zu verhalten an diesem Tag der Erde. Jetzt hast du aber ökologisch ganz schön die Sau rausgelassen mit deinen Vorschlägen. Das heißt, das sind alles Vorschläge, von denen wir natürlich abraten, meine Damen und Herren. Das Referendum, das leidige Referendum in Istanbul in der Türkei hat stattgefunden. Erdogan ist einen Schritt weiter auf seinem gnadenlosen Weg in die Diktatur. Eine schöne Karikatur geistert im Moment durchs Internet. Da sieht man Erdogan, der spricht vor Deutsch-Türken und ruft vom Rednerpult vor der großen Menge. Wollt ihr eine Diktatur, in der ich der beste Präsident aller Zeiten bin? Die Leute schreien, ja, ja, Erdogan, Erdogan. Zweites Bild. Wollt ihr die Todesstrafe? Ja, Erdogan, Erdogan. Wollt ihr weiter in diesem bösen Deutschland leben? Ja, ja. Das ist ungefähr das, was im Moment in Deutschland geschehen ist. 67% der Türken in Deutschland haben für die Diktatur gestimmt, obwohl sie selber nicht gerne dort leben würden. Sie stimmen aber aus nationalistischen Gründen für diesen fürchterlichen Tyrannen, Erdogan. Was das eigentlich bedeutet, was hat er nun für eine Macht, dieser Bursche, dieser Erdogan? Hören wir mal ein kleines Podcast-Audio, das ich vorbereitet habe, um dieses Präsidialsystem erst einmal kurz zu erklären. Kern der Verfassungsreform sind weitreichende Vollmachten für den Präsidenten. Er übernimmt zusätzlich das Amt des Ministerpräsidenten und ernennt und entlässt die Kabinettsmitglieder. Er kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen. Sie werden nur dann aufgehoben, wenn das Parlament zum selben Thema ein eigenes Gesetz verabschiedet. Außerdem kann der Präsident das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Auch auf die Justiz des Landes bekommt er mehr Einfluss. So kann er höchste Richter selbst ernennen. Der Präsident bleibt Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der Zusatz, dass er diese Aufgabe im Auftrag des Parlaments erfüllt, entfällt. So, das waren ein paar Informationen zu den Möglichkeiten, die dieser Präsident ab jetzt hat. Er kann also schalten und walten, wie es ihm beliebt, wie ein Diktator in diesen fürchterlichen zentralasiatischen neuen Republiken. Kasachstan und Kirgisistan. Das Referendum ist also durchgeführt worden. Die Opposition spricht allerdings von massivem Betrug bei diesem Referendum. Trump und die Islamisten beglückwünschen den Präsidenten übrigens. In der Nacht zum Dienstag gingen tausende Menschen in den türkischen Großstädten Istanbul, Izmir, Ankara und anderen Städten auf die Straße, um gegen Wahlbetrug beim Referendum über die Einführung einer Präsidialdiktatur am Sonntag zu protestieren. Sie trommelten auf Töpfen und Pfannen und skandierten: Nein, wir haben gewonnen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich mit einer knappen Mehrheit von 51,3% zum Sieger des von der religiös-nationalistischen Regierungspartei AKP und der faschistischen MHP unterstützten Referendums erklärt. Dagegen spricht die Opposition aus der sozialdemokratisch-kemalistischen CHP und der linken und pro-kurdischen HDP von massiven Wahlmanipulationen. So wurden 2,5 Millionen Stimmen von der obersten Wahlbehörde YSK als gültig anerkannt, obwohl die vorgeschriebenen Stempel der Wahlkommission auf den Umschlägen fehlten. Diese auch von der türkischen Anwaltskammer und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, als ungesetzlich bezeichnete Entscheidung der YSK sei in dem Moment gefallen, als sich während der Stimmauszählung abzeichnete, dass die Nein-Stimmen vorne liegen, erklärte der CHP-Vorsitzende Bülent Tacan am Montag auf einer Pressekonferenz. Auf sozialen Netzwerken kursieren Videos, die das massenhafte Abstempeln und Eintüten von Ja-Stimmen zeigen. HDP und CHP beklagen zudem, dass Wähler in einigen Regionen zur offenen Abstimmung gezwungen und Wahlbeobachter an ihrer Tätigkeit gehindert worden seien. Zu Manipulationen kam es insbesondere in den kurdischen Landesteilen, wo die Abstimmung faktisch unter Kriegsrecht stattfand. So wurden Stimmzettel mit Nein-Stimmen in der Stadt Sürdüç auf einem Haufen Bauschutt gefunden. CHP und HDP beantragten am Dienstag bei der YSK die Annullierung des Referendums. Dies dürfte kaum Erfolg haben, da die YSK nach den sogenannten Säuberungen der letzten Monate mit strammen Erdogan-Anhängern besetzt ist. Die EU-Kommission forderte am Dienstag eine transparente Untersuchung der Manipulationsvorwürfe. Zuvor hatte Erdogan bereits die Kritik der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zurückgewiesen, wonach das Referendum internationale Wahlstandards nicht erfüllt habe. Die OSZE müsse ihren Platz kennen. Der Bericht der Beobachtermission interessiere die Türkei nicht, verkündete Erdogan am Montag gegenüber der Menschenmenge vor seinem Präsidentenpalast in Ankara. In der AKP wird nach Informationen der Tageszeitung Hürriyet Daily News nun über Neuwahlen beraten, mit denen die Verfassungsänderungen unverzüglich in Kraft treten können. Am Dienstag beschloss die Regierung die Verlängerung des Ausnahmezustands, der Erdogan bereits jetzt per Dekret regieren lässt, um weitere 3 Monate. Als erstes hatte die Al-Qaida-nahe Terrororganisation Ara al-Sham in Syrien am Montag ihrem Bruder Erdogan zu seinem Sieg gratuliert. In der Nacht zum Dienstag übermittelte auch US-Präsident Donald Trump seinem türkischen Amtskollegen telefonisch seine Glückwünsche. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen betonte die gemeinsamen Sicherheitsinteressen mit dem NATO-Partnerland. Ja, die von der Leyen ist schlau. Die sagt nicht: Herzlichen Glückwunsch, nein, wir haben trotzdem noch gemeinsame Sicherheitsinteressen. Thema Terrorismus, Thema Anschlag. Anis Amri, der Killer, Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, wurde offenbar von der Führungsebene des Islamischen Staats IS gesteuert. Dies geht aus einem Hinweis der Vereinigten Arabischen Emirate an deutsche Sicherheitsbehörden vom 8. Januar hervor. Demnach soll Amri seinen Einsatzbefehl von einem Kader mit dem Kampfnamen Abu Bara al-Aqidi der IS-Organisation für extreme Operationen erhalten haben. Der Generalbundesanwalt GBA und das Bundeskriminalamt prüfen den Hinweis. Der Name des IS-Kaders ist den deutschen Behörden aus anderen Verfahren gegen als Flüchtlinge getarnte mutmaßliche IS-Terroristen bekannt. Die Deutschen schätzen die Quelle des Hinweises aus dem Sicherheitsapparat der Emirate als zuverlässig ein. Kontakt zum IS soll Amri laut GBA ab spätestens 10. November 2016 gehabt haben. Ivanka Trump steht mit ihrem Mann Jared Kushner im Zenit der Macht. Das Paar wirkt angeblich mäßigend auf Donald Trump und ist für ihn unentbehrlich. Wie konnte es dazu kommen? Der Spiegel hat hier einen herrlichen Artikel veröffentlicht in seiner letzten Ausgabe, der heißt Die Prinzlinge. Und da schildert er, wie diese fürchterliche Ivanka Trump, als die Nachricht kam, dass Assad angeblich Giftgas eingesetzt hätte, Folgendes gesagt hat. Sie hat ihren Vater direkt zum Krieg bewegen wollen. Ihr Bruder Eric Trump sagte dem britischen Independent, sein Vater habe nach dem Chemiewaffenangriff in Syrien auch deshalb einen Vergeltungsanschlag gegen das Assad-Regime angeordnet, weil Ivanka voller Wut und mit gebrochenem Herzen auf diese Ungeheuerlichkeit reagiert habe. Ivanka ist die Mutter dreier Kinder und sie hat Einfluss, sagt Eric. Ich bin mir sicher, sie sagte, hör zu, das ist eine grauenhafte Sache. Nach dem US-Angriff auf eine syrische Luftwaffenbasis schrieb Ivanka auf Twitter, stolz auf meinen Papi, dass er diese grauenvollen Verbrechen gegen die Menschheit nicht akzeptiert. Es klang fast wie, seht her, was ich bewirken kann. Das Irritierende ist, schreibt der Spiegel, dass bei Ivanka Regierungsaufgaben und Privatleben übergangslos ineinander fließen. Auf ihrem Instagram-Account folgen Fotos von Kindergeburtstagen auf Bilder, die sie neben dem chinesischen Präsidentenpaar zeigen. Bei ihr gibt es keine Grenzen zwischen Familie und Weltpolitik. Alles ist eins. Sie bedient den Voyeurismus der amerikanischen Öffentlichkeit so geschickt wie die Tochter eines europäischen Königshauses. Zusammen mit ihrem Mann Jared, einem 36-jährigen Immobilienmagnaten mit Milchgesicht und Waschbrettbauch, hat sie sich in den vergangenen Monaten schrittweise bis in den inneren Zirkel der Macht vorgearbeitet, in das Herz der immer noch chaotischen Regierung Trump. Ivanka hat seit gut zwei Wochen einen offiziellen unbezahlten Job, unbezahlt ist ein Witz, als Beraterin ihres Vaters im Weißen Haus. Gleichzeitig erscheint ihr Mann zunehmend als der wichtigste Berater des Präsidenten. In Händen dieser Leute befindet sich also die Weltpolitik. Ja, da sieht man wieder, ne? Die Feministinnen hatten eben damals auch schon recht, wo sie 1968 gesagt haben, hinter jedem großen Mann steht eine große Frau. Das haben vor den Feministinnen schon Philosophen gesagt. Das Irritierende also ist, dass diese Truller praktisch so einen unglaublichen Einfluss hat, dass sie durchsetzen kann, dass ihr Daddy bombardiert. Jared Kushner verfügt über ein Portfolio, das eigentlich nur ein Übermensch bewältigen kann. Ja, Super Jared nennt ihn schon die New York Times. Er reist als eine Art Schattenaußenminister durch die Welt, trifft sich im Irak mit dem Premier und lässt sich mit einer kugelsicheren Weste über dem eng geschnittenen Jackett mit US-Soldaten im Kampf gegen den IS ablichten. Er hat den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den USA vorbereitet und den Auftrag erhalten, für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu sorgen. Außerdem soll er die Strafjustiz reformieren, die Verwaltung umbauen, sich um die Betreuung der Veteranen kümmern und nebenbei die Opioid-Epidemie in diversen Bundesstaaten bekämpfen. Ist natürlich alles ein fürchterliches Blablabla. Dieser Typ reist einfach nur rum und lässt sich feiern. Die Arbeit machen natürlich seine Sekretärinnen und die Spezialisten, die er mitschleppt. Es ist eine Ämterhäufung im Familienkreis, wie man sie eher aus autokratischen Regimen in Zentralasien kennt. Ein Ehepaar, das sich bisher vor allem mit Immobilien und New Yorker Society Partys auskannte, hat jetzt eine zentrale Position in der Regierung. Ivanka Trump und Jared Kushner wurden in kein Amt gewählt, gehören keiner Partei an und sind im politischen Alltagsgeschäft unerfahren, wenn man sehr höflich sein möchte. die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und beide können von ihrer Machtposition mittelfristig natürlich geschäftlich profitieren. Die scheffeln Geld wie Heu. Es ist nicht nur anstößig, kommentiert der Spiegel, sondern auch verfassungsmäßig fragwürdig, dass die beiden im Weißen Haus plötzlich so viel Einfluss besitzen. Der Aufstieg des Ehepaars Trump-Kushner muss Zweifel daran wecken, ob die demokratischen Kontrollen richtig funktionieren. Zudem bringt das Paar die Kritiker des Präsidenten in eine komplizierte Lage. Sollen sie den beiden etwa gar dankbar sein, dass sie von Vetternwirtschaft profitieren, weil sie mäßigend auf Trump einwirken? Stell mir manchmal vor, der Trump sitzt da, kriegt einen seiner berühmten Wutanfälle, will irgendjemanden umbringen lassen oder bombardieren lassen oder eine Aktie zerschmettern lassen und dann kommt Ivanka allein, schmiert ihm irgendwas um den Bart, diesem Trump, und dann lässt Papi sich besänftigen und sagt, ja gut, dann tue ich das jetzt mal nicht. Es ist ein fürchterlicher, schmutziger Witz, der da mit der Welt im Moment vorgenommen wird. Ivanka for President. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Weitere Meldungen im Niemandsland, im heutigen Niemandsland, hier am Samstag, dem 22. April. Es ist mittlerweile 11:30 Uhr am frühen Mittag, späten Vormittag. Immer noch blauer Himmel draußen, immer noch herrliche Sonne. Und die Stadt freut sich in diesen Tagen, weil es hier eine Menge zu feiern und zu begehen gibt. Übrigens ist morgen hier im Rathaus Tag der offenen Tür. Alle Bibliotheken haben geöffnet. Im Zentrum von Barcelona werden alle Geschäfte geöffnet haben. Klar, man muss konsumieren und kaufen. Aber man will natürlich auch, weil Sonntag ist, möglichst viele Leute nach Barcelona locken. Diesmal fällt Sant Jordi auf einen Sonntag. Und das ist normalerweise eine Geschäftseinbuße. Und dadurch, dass man die Ladenzeiten verändert hat und die Läden alle geöffnet haben, soll das funktionieren. Neue Nachrichten aus Merkel-Deutschland. Wachsende Armut in Deutschland. Jedes fünfte Kind ist mittlerweile arm. Die Kinderarmut in Deutschland nimmt zu. Grund dafür ist auch die Zuwanderung von Kindern, die als Flüchtlinge kommen und unter der Armutsgrenze leben. Die Kinderarmut in Deutschland nimmt also einer Studie zufolge zu. Die Kinderarmutsquote stieg im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 19,7%. Wie eine am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI der Hans-Böckler-Stiftung ergab. Die Hans-Böckler-Stiftung ist von der Gewerkschaft. Insgesamt lebten demnach 2015 rund 2,55 Millionen Kinder in Armut. Den höchsten Anteil an armen Kindern an der Gesamtbevölkerung hat übrigens Bremen. Der Anstieg beruhte überwiegend auf der Zuwanderung von Jungen und Mädchen, die als Flüchtlinge meist unter der Armutsgrenze lebten. Das Armutsrisiko von Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden, hat sich kaum verändert, hieß es. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund sei die Armutsquote geringfügig zurückgegangen, aber immer noch sind in dieser Gruppe, Achtung, 13,5% der Kinder arm. Das ist also mehr als jedes zehnte Kind, das man irgendwo auf der Straße rumlaufen sieht. Der Anstieg der Kinderarmut durch die Flüchtlingseinwanderung ist damit an den einheimischen Kindern spurlos vorübergegangen, sagte der WSI-Sozialexperte Erik Seils. Mit Blick auf die Flüchtlingskinder gelte es, die Eltern langfristig in Arbeit zu bringen, um der Familie ein Leben über der Armutsgrenze zu ermöglichen. Das klingt natürlich toll, aber bei den Hungerlöhnen, die die zahlen, und bei den Hartz-IV-mickrigen Geldern ist das wohl überhaupt nicht zu machen. Für die Studie hat das Forschungsinstitut der gewerkschaftsnahen Stiftung nach eigenen Angaben die neuesten Daten aus dem Mikrozensus für alle Bundesländer ausgewertet, die sich auf das Jahr 2015 beziehen. Den größten Einfluss auf Höhe und Entwicklung der Kinderarmutsquote hat nach Angaben der Studienautoren die Situation am Arbeitsmarkt. Aber auch Alleinerziehende und ihre Kinder sowie Familien- und Migrationshintergrund hätten ein erhöhtes Armutsrisiko. Am höchsten ist die Kinderarmutsquote mit 34,2% laut der Studie in Bremen, gefolgt von Berlin 29,8% und Mecklenburg-Vorpommern 29%. Mit Abstand am niedrigsten ist dagegen die Kinderarmutsquote in Bayern 2,3% und Baden-Württemberg 13,4%. In beiden Bundesländern sei die Quote aber gestiegen um 0,4 bzw. 0,7 Prozentpunkte. In den vergangenen Jahren ist die Armutsquote kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2010 etwa war sie mit 18,2% noch deutlich geringer. Als arm gelten laut Studie Kinder, die in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60% des bedarfsgewichteten mittleren Einkommens beträgt. Bei einer Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren sind das genau 1.978 Euro im Monat. Kommen wir zum Thema Spanien. Da ist ja einiges passiert in den Korruptionsaffären. Mittlerweile haben ja die Richter ihre Angst verloren und beginnen, die korrupten Diebe in den Ämtern, in den Rathäusern, in den Landesregierungen nach und nach vor die Richter zu zerren und sie anzuklagen und Verfahren gegen sie zu eröffnen. Korruptionsaffäre in Spanien. Also Premier Rajoy musste diese Woche in den Zeugenstand. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy musste in der Gürtelaffäre der konservativen Volkspartei aussagen. Die Vorladung erfolgte gegen den Willen der Regierungspartei und gegen den der Anklage. Das ist interessant. Das heißt, die Ankläger selber wollten diesen Mann gar nicht vorladen. Er ist ja einer ihrer Freunde. Es gab aber eine Art Rebellion der Gerichtshofsmitglieder und die haben gesagt, Schluss. Diese Typen kommen vor den Gerichtshof. Der spanische Ministerpräsident muss im Prozess um den als Gürtelaffäre bekannt gewordenen Korruptionsskandal also aussagen. Dass der Regierungschef vor Gericht erscheinen musste, hatte das Gericht gegen den Willen von Rajoys konservativer Volkspartei entschieden, bestätigte eine Quelle des Nationalen Staatsgerichtshofes. Wie die Zeitung El País berichtete, betrachtet auch die Staatsanwaltschaft eine Aussage Rajoys aber als irrelevant und unnötig. So kochen sie das klein. Wann der Regierungschef in den Zeugenstand soll, ist allerdings noch unklar. Worum geht's? Bei dem Verfahren geht es um korrupte Praktiken einiger Unternehmen oder vieler, die Politiker der PP bestochen und im Gegenzug lukrative Aufträge erhalten haben sollen. Im Mittelpunkt des Skandals stehen die illegalen Aktivitäten des Unternehmers Francisco Correa, der mutmaßlichen Schlüsselfigur der Affäre. Gürtel ist die deutsche Übersetzung des Namens Correa. Das deutsche Wort wird auch in Spanien für den Skandal verwendet. Der 61-Jährige soll zwischen 1999 und 2005 zusammen mit drei Mitarbeitern Subventionsbetrug betrieben und hohe Summen an öffentlichen Geldern veruntreut haben. Unter den 37 Angeklagten sind zwei ehemalige Schatzmeister von Rajoys Partei. Einen, den haben wir hier schon ausführlich vorgestellt, einen gewissen Herrn Luis Bárcenas. Er selbst ist seit 2004 Parteichef und seit 2011 Ministerpräsident. Die PP selbst kann strafrechtlich allerdings nicht belangt werden, weil illegale Parteienfinanzierung in Spanien erst seit 2015 ein Straftatbestand ist. Ja, also das ist der wichtigste Punkt dabei, illegale Parteienfinanzierung. Und eben trotzdem wichtig, wenn auch nichts dabei rauskommen wird, dass der Ministerpräsident auftreten muss als Zeuge in diesem Verfahren. Ja. Und einigen wird ja die Möglichkeit eingeräumt, schriftlich ihre Aussage zu machen. In diesem Fall noch nicht mal das. Er muss also erscheinen. Jetzt ist nur noch zu klären, muss er tatsächlich hingehen, physisch in den Gerichtssaal, oder darf er seine Erklärung dann per Telekonferenz abgeben. Aber gut, hier ist das Gleiche, wieder ein Typ, der Parteichef, der Ministerpräsident, jahrelang verteidigt jeden Korrupten, nimmt ihn in Schutz, unterstützt ihn, nichts bewiesen, alles Lügen, ja, bis zum letzten Moment, bis eben dann doch irgendwann sich ein Richter findet und sich traut, den vorzuladen. Das Gleiche jetzt in derselben Partei ist in Madrid passiert, mit der Präsidentin und der Comunidad von, der Ex-Präsidentin der Comunidad von Madrid, Esperanza Aguirre, die ihre rechte Hand sitzt seit gestern im Knast, ne? Ignacio González heißt dieser Typ, andere auch noch. Und hier ist genau das Gleiche passiert. Auch sie hat jahrelang diese Leute unterstützt und jetzt weint sie Krokodilstränen und sagt, ach, ich habe von überhaupt nichts gewusst, die haben mich betrogen und angelogen. Ja? Und das Gleiche wie hier in Katalonien mit dem Präsidenten Mas, ne? Auch jahrelang immer und alles verteidigt, abgestritten. Ja? Nur hat sich bis jetzt hier in Katalonien noch niemand getraut, ihn auch vorzuladen. Zum Schluss des heutigen Katastrophenblocks möchte ich kurz einen Blick auf die Internetseiten der wichtigsten Tageszeitungen werfen. Beginnen wir mit der Jungen Welt. Heute heißes Pflaster für AfD, Massenproteste gegen Bundesparteitag der Rechtsaußenpolitiker in Köln. Die Polizei wird mit einem starken Polizeiaufgebot Blockaden verhindern. Auf das meerumschlungene Schleswig-Holstein schaut das politische Deutschland eher selten. Jetzt steht das kleine Bundesland im Rampenlicht wegen einer Landtagswahl mit bundespolitischer Signalwirkung. Wahlen also in Schleswig-Holstein. Eine Parlamentswahl ohne Wähler, die immer wieder gern bemühte Phrase, stell dir vor, sind Wahlen und keiner geht hin, droht in Algerien abermals bittere Realität zu werden. Da geht nämlich niemand wählen aus Protest. Das Jesidengebiet im Schengal soll eine autonome Region des Irak werden. Dazu gibt es in der Jungen Welt heute ein Gespräch mit Serzat Zamo. Frankreich sucht nach einem Weg aus der Wirtschaftskrise. Am morgigen Sonntag ist erster Wahlgang zur Kür eines neuen Präsidenten. Dazu gibt es viele Informationen und ein Gespräch zum Beispiel mit Eric Bonse in der Jungen Welt. Blicken wir mal kurz auf die Spiegel-Homepage. Die kommen heute auch mit der Top-Meldung Machtkampf in der Hochsicherheitszone, AfD-Parteitag in Köln. Taliban töten 140 Soldaten in Afghanistan. Die hatten sich als Soldaten verkleidet, sind in die Militärbasis und haben da 140 Leute abgenietet. Trump kündigt Start für Steuerreform an. In einer Woche wird US-Präsident Trump 100 Tage im Amt sein. Viel hat er versprochen, in dieser Zeit umgesetzt zu haben. Wenig konnte er halten. Eine große Steuerreform, ach was, die größte, die es je gab, soll nun die Wende bringen. Türkische Richter beantragen Asyl. Sie haben keine Hoffnung mehr auf einen fairen Prozess. Hunderte türkische Staatsdiener leben inzwischen in Deutschland und haben Asyl beantragt. Unter ihnen sind nach Informationen des Spiegel auch mehrere Richter. Dann natürlich der Konflikt zwischen Donald Trump und Kim Jong, USA und Korea. Das ist sehr gefährlich. Viele Asylbewerber übrigens bezichtigen sich selbst als Talibane, während sie in Deutschland Asyl beantragen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun in über 70 Fällen. Was treibt diese Typen dazu? Im Zuge der Flüchtlingskrise sind seit dem Jahr 2015 womöglich mehrere tausend Taliban-Kämpfer aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Nach Spiegelinformationen meldete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den deutschen Sicherheitsbehörden, dass bis heute eine mittlere vierstellige Zahl von Personen bei ihren Interviews angab, dass sie Kontakte zu den radikal-islamischen Gruppen in Afghanistan hatten und sogar für sie kämpften. Auf die Sicherheitsbehörden kommt wegen der Selbstbezichtigung viel Arbeit zu. Nach Spiegelinformationen ermittelt der Generalbundesanwalt bereits in mehr als 70 Fällen. 6 Männer sitzen in Untersuchungshaft. Nächste Woche beginnen in Berlin und Koblenz die ersten Verfahren gegen beschuldigte Afghanen. Wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass viele Killer und Folterer unter den Flüchtlingen auch sind, die früher für islamistische Milizen gemordet und gefoltert haben und dann als Unschuldslämmer mit dem Flüchtlingsstrom nach Mitteleuropa eingesickert sind und versuchen, das natürlich zu kaschieren. Viele von denen werden natürlich erkannt von Leuten, die unter ihnen gelitten haben und bei den Behörden dann auch gemeldet. Schöne neue Welt. Hiermit beenden wir den Katastrophenblock vom heutigen Samstag. Jo! Wenn ich ein Gott wäre, von irgendeiner traditionsreichen, populären Weltreligion, von welcher Religion, ist aber völlig egal. Dann hätte ich was zu sagen, das geht euch alle an, denn ihr habt ja etwas Wesentliches missverstanden und das bereits zum wiederholten Mal. All der Hass und all das Leid, für das ihr weltweit verantwortlich seid, Flucht und Vertreibung und all die menschlichen Dramen, Unterdrückung, Krieg, Völkermord, wovon ihr behauptet, es wäre Gottes Wort, all das geschieht nicht in meinem Namen. Wenn ihr ein Land besiedelt, das euch nicht gehört, die Bevölkerung vertreibt und ihre Dörfer zerstört und alle Friedensbemühungen immer wieder alarmen, weil ihr nicht miteinander, sondern allein dort leben wollt, weil ihr glaubt, ihr wärt das auserwählte Volk, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Wenn ihr tausend Jahre alte Kulturen vernichtet und auf den Trümmern eure protzigen Paläste errichtet und behauptet, ihr machtet euch stark für die Schwachen und Armen, wenn von selbsternannten Dienern Gottes auf Erden Kinder missbraucht und misshandelt werden, dann geschieht das ganz gewiss nicht in meinem Namen. Wenn ihr bigott, rigide und weltentrückt eure Frauen verachtet und unterdrückt aufgrund eurer Werte, eurer ach so Tugendsamen, nach denen man als Frau nicht widersprechen darf, sondern eingesperrt wird und versklavt, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Und wenn eure Tochter zum Beispiel das da nicht mehr still ertragen, sondern selbstbestimmt leben will, statt die mütterliche Knechtschaft nachzuahmen, und sie von euch dann erniedrigt, geschlagen, entführt, verstoßen oder sogar ermordet wird, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Wenn ihr Homosexuelle zusammenschlagt, sie beschimpft und durch die Straßen jagt, weil sie wagten, einander öffentlich zu umarmen. Wenn ihr Frauen wie Freiwild behandelt, dass man nach Belieben begrapschen und vergewaltigen kann, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Wenn ihr Andersgläubige massakriert und Regimekritiker exekutiert, ohne jegliches Mitleid und ohne Erbarmen. Wenn ihr euch daran ergötzt und weidet, wie ihr öffentlich Menschen die Köpfe abschneidet, handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Und wenn ihr wieder mal hemmungslos Blut vergießt, indem ihr wahllos unschuldige Menschen erschießt, die vor euch nicht rechtzeitig entkamen. Und wenn ihr euch mit Sprengstoff behängt, inmitten einer Menschenmenge in die Luft sprengt, handelt ihr damit nicht in meinem Namen. Ihr seid weder Märtyrer noch ehrbare Rächer, ihr seid einfach nur gottlose Schwerverbrecher. Und glaubt mir, ihr gehört zu den ganz Infamen. Wenn ihr zerstört, was ich erschuf, dann will ich nicht, dass ihr euch auf mich beruft. Denn ihr handelt nicht in meinem Namen. Im Gegenteil, ihr verwandelt diesen Planeten in einen finsteren, unduldsamen und verschandelt das Ansehen all derer, die in Frieden kamen. Es wird Zeit, dass euch einer standhält, eurem Wahn, diesem Grausamen, denn ihr handelt nicht in meinem Namen. Denn ihr handelt nicht in meinem Namen. Shalom, Inshallah, Amen. Hallo, ich bin Gerli, ich bin aus Hamburg und bin zu Besuch in Barcelona und grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Kontrabande, besonders von Niemandsland und wünsche euch einen schönen Tag. Letzte Viertelstunde im Niemandsland. Werner, Kino auf dem Programm, was gibt's? Kino auf dem Programm. Gestern, heute, morgen Soll ich mit dem billigen anfangen oder mit dem teuren Film? Was du willst, mit dem teuren. Ja, es ist alles da. Fange ich mal in der Mitte an. Billig ist ja langweilig. Das kann ja nichts sein. Nein, ich meine euromäßig. Ja, das kann ja nicht sein. Wenn es billig ist, kann das doch nicht sein. Nee. Fangen wir mal in der Mitte an. Vorgestern war ich im Texas, habe nur 3 Euro bezahlt. Sehr empfehlenswert dieses Kino, gute Filme. Ne? Klar. Und habe da diesen Dokumentarfilm gesehen, In the Same Boat. Von Rudy Gnutti, das ist der Direktor, also Dokumentarfilm, und es erscheinen da so Leute, die werden interviewt, wie Sigmund Baumann, Serge Latouche, José Mujica und so weiter. Und das Ganze wird präsentiert von Alex Brendemühl als Kommentator, also der macht das wirklich sehr gut, stellt die Entwicklung, die Tendenzen vor, dramatisiert sie, ne? Sehr schön, wie sich das gehört für einen Schauspieler. Und jedenfalls geht's da um das Thema Globalisierung, ne? Technischer Fortschritt und Zerstörung der Arbeitsplätze. Ne? Das beginnt mit einem Zitat von John Maynard Keynes, der 1930 gesagt hat, in 100 Jahren wird die Wirtschaft kein Problem mehr sein für die Menschheit. Ne? Und das Leben der Menschen wird erleichtert durch die Entwicklung der Technologie. Wir können rechnen mit Arbeitswochen von 15 Stunden nur. Also da hat er sich offenbar geirrt, wie in anderen Dingen auch, der Keynes. Es ist die Sache so anzupacken, da ist eigentlich die gleiche Naivität wie schon seit 200 Jahren, ne, wo die Webstühle erfunden wurden, da hat man das gleiche gedacht, dann mit der Dampfmaschine wieder, mit der Elektrizität, ne, jetzt mit der digitalen Revolution, Internet, ne, jedes Mal kommt diese Leier, ja, das Leben der Menschheit wird in Zukunft ein Paradies sein, ne. Der nächste Schritt, wo es wieder passieren wird, dann mit den Robotern und so weiter. Ne? Und man muss sich halt fragen, warum hat es diesmal wieder nicht geklappt mit dem Paradies? Ne? Und wenn man da versucht, eine Antwort zu finden, dann kommt man eben immer zu dem Schluss, ne, dass es eben nicht die gesamte Gesellschaft ist, die entscheidet, ne, wie mit dem Fortschritt umzugehen ist, wem er zugute kommt, wie dieser ungeheure Reichtum verteilt wird, ne, sondern eben nur einige wenigen, denen gerade zufällig die Produktionsmittel, die Unternehmen, das Kapital gehören, ne, was eben hin zum Kunst einleuchtet, besonders in Spanien hier, wo es früher hieß, am Anfang vom Jahrhundert, ne, das Land gehört dem, der es bearbeitet, also in Anspielung auf die in der Landwirtschaft, auf die großen Latifundistas. Ne, da, das leuchtet jedem ein, aber genau aus dem gleichen Grund müsste es genauso einleuchten, wenn man sagt, die Fabriken gehören denen, die drin arbeiten. Ja? Und diese Frage, da bis dahin kommt der Film nicht, ne? Da schwächelt er ein bisschen, ne? Sondern am Ende wird dann vorgeschlagen, um irgendwie wieder ein bisschen Wohlstand zu erreichen, Renta Básica, Universaleinkommen für alle und jeden. Aber es ist trotzdem ein interessanter Film. Sehr gut gemacht. Also das, ich weiß nicht, wo der jetzt läuft, in großen Kino ist er jedenfalls nicht. Dann ein ganz billiger Film, nächsten Mittwoch, aber auch interessant, wieder im Goethe-Institut, Mittwochskino um 8 Uhr, Ghetto Kids, Brüder ohne Heimat. Mikey und Christos sind Brüder türkisch sprechender Griechen, leben mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder auf engstem Raum und kennen die Außenseiterrolle. Entweder halten sie sich in ihrem Viertel, einem Münchner Problemstadtteil, oder dem Hauptbahnhof auf, wo sie klauen, dealen, Gewalt, ethnische Konflikte, jugendliche Frustrationen, und das alles wird präsentiert von Laienschauspielern, die eben selbst solche Geschichten erlebt haben. Das ist am nächsten Mittwoch im Goethe-Institut, also interessant, hauptsächlich für junge Leute in diesem Alter, aber auch für so alte Menschen wie uns, ne, dass wir das ein bisschen mitkriegen, wie die Jungen heute ticken. Ne. Ja, und dann ein Film, der gestern angelaufen ist in den großen Kinos hier in Barcelona, das ist allerdings der teure Film. Da muss man den normalen Eintritt zahlen, von Maria Schrader zu Stefan Zweig, Deutsch Vor der Morgenröte und auf Spanisch Adios a Europa. Also den werde ich mir angucken, da greife ich in die Tasche und bezahle den Eintritt. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Jo, danke für die Filmvorstellungen, für die Anregungen. Auch ich war im Kino. Ich habe einen Science-Fiction-Horrorfilm gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Der Film heißt Life, Genre Science-Fiction. Regisseur ist Mr. Daniel Espinosa und in den Hauptrollen Gunman Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson unter anderem bewundern. Ich rate also allen Leuten, die Science-Fiction und Horror-Kino nicht mögen, ab und die besonders diese Kombination nicht mögen. Alle Leute, die Fans von Alien sind, Ridley Scott und der Serie Alien, denen kann ich natürlich raten, guckt euch diesen Film an, der Horror ist garantiert, man kommt von einem Schrecken in den anderen. Eine Raumstation ist unterwegs zur Erde und hat eine wirklich fürchterliche Fracht an Bord. Eine Art Ektoplasma, ein kosmisches Ektoplasma, das sich als Killermaterie herausstellt. In diesem Sinne, das fehlt uns gerade noch hier unten auf der Erde, wo wir hier so schön alle zusammen in Frieden leben. Von Jahr zu Jahr nimmt die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens unserer Einschätzung nach zu. Immer mehr Wissenschaftler glauben, dass der Kontakt nicht mehr jenseits unserer Träume liegt, sondern ein Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist, das womöglich innerhalb der Lebensdauer von vielen von uns auftreten wird. Seit 20 Jahren befinden sich auf dem Mars Rover. Ich frage mich, was dieser hier gefunden hat. Diese Probe ist ein riesiger Einzeller, eindeutig biologischer Natur. Der erste unwiderlegbare Beweis für ein Leben außerhalb der Erde. Werner, ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Wünsche ich dir und mir und nicht in dieser Reihenfolge, sondern zuallererst unseren Hörerinnen und Hörern auch. Und dann eben bis nächste Woche, morgen übrigens, also wie gesagt, wir haben den Tag der Erde, also morgen St. Jordi, kein Buch kaufen, keine Rose kaufen, Konsumverzicht total, ne? Und auch nicht vergessen, auch morgen Abend, Klassiko in der spanischen Liga. Konsumverzicht und jetzt kommst du mit Klassiko in der spanischen Liga. Nein, den das guck ich ja mir. Das ist ja der Konsum hoch 1000. Den gucke ich mir in der Kneipe an, im Fernsehen. Da zahle ich keinen Eintritt. Der einzige Konsum wird sein, ein paar Biere dabei. Und auf jeden Fall werde ich mir das angucken, auch wenn nur noch eine kleine Hoffnung besteht, dass Barca nach dem Ausscheiden aus der Champions League vielleicht doch noch die Liga gewinnen kann. Obwohl, morgen werden sie gewinnen, das glaube ich. Ja, dann tschüss Werner, alles Gute. Tschüss. Und viel Spaß. Ich empfehle hingegen, kauft Blumen und Rosen, Leute. Das sind tolle Produkte und das macht Spaß und die Leute freuen sich. Verzichtet lieber auf die teuren kapitalistischen Wetten, auf den asiatischen Wettmarkt, straft Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, die morgen ihre gekauften Milliardäre antreten lassen. um den Wettmarkt in Südostasien anzuregen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie glücklich und, wie gesagt, genießen Sie den herrlichen Frühlingstag mit San Jordi. Tschüss, agur. Wie wir zum ersten Mal auf Leben außerhalb der Erde stoßen, könnte all unsere nachfolgenden Beziehungen festlegen. Wir dürfen niemals die fatalen Auswirkungen vergessen, die wir auf unzählige Völker dieser Erde gehabt haben. Menschen, die uns vertraut haben, die uns verteidigt haben und die wir durch unsere Gedankenlosigkeit zerstört haben. La Montagne Livery. Les Grands Cols, les Défilés. Vielleicht kann ich's noch nicht verstehen.